Leute, Grüße aus dem Testlaboren, dem ich tüftel, rund um die Uhr. Doch alles, was mir bis jetzt fehlte, war ein User nur. Mein Gott, jetzt ist es soweit, ein schniekes Exemplar, ich lach mich tot, ah, ah, ah. Und nun ist er da, den werde ich krallen und ihn konvertieren. Ich werde ihn kontrollieren, seine Ströme im Hirn. Dr. Compact, ja, so heiße ich, Dr. Compact, jetzt programmier ich dich. Zwischen Bass und Peak, naja, zumindest ungefähr, ich bin halt Benchmark-Freak. Username und Passwort, holala, die krieg ich raus. In meiner Benchmark-Suite, ja, da bin ich zu Haus. Ich knacke jeden Code und jedes Protokoll, unterlaufe ganz problemlos jede Firewall. Ich gebe zu, das Ganze ist zwar etwas kriminell, doch für mein Chefchen mach ich alles ganz